bei den Fröschen am See. Ball und Konzert und ein großes Diner. Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen. Zum Frosch passt auf jeden Fall Weißwein. Er darf aber nicht zu kräftig sein. Das Froscharoma ist ja relativ leise und lind. Quack, quack. Der größte ist nach wie vor der Goliath-Frosch in Afrika. Ich habe mich satt gegessen. Nun trage mich in dein Seidenbettlein. Ja, man muss halt schauen, welche Farbe einem wirklich zusagt, welcher Frosch einem zusagt. Es ist eben doch erstaunlich und bemerkenswert, dass dieses skurrile kleine Tier die Menschen bewegt. Er ist nicht imposant und trotzdem hat er die menschliche Kulturgeschichte von Anfang an und dann über Ägypten und das Mittelalter bis in die Gegenwart verfolgt. Das gibt's bei wenig Tieren und ich finde das herausfordernd. An die Wand geklatscht. Eine kleine Kulturgeschichte des Frosches. Von Rolf Kanzen. Da packte die Prinzessin den Frosch mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach: Ich bin so müde. Ich will schlafen so gut wie du. Heb mich herauf in dein Bettelein. Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn nach allen Kräften wieder die Wand. Ja, also es gibt Einsteigerfrösche, die man sicherlich ab 10 oder 15 Euro schon kaufen kann. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Er hat relativ wenig Eigengeschmack und dann ist es die Kunst, das mit Kräutern und so weiter, dass das einfach gut schmeckt. Der ward nun ihr lieber Geselle und Gemahl. Der Frosch ist ein Tier, das sich aus dem Äußeren und dem Inneren zusammensetzt. Nun ist der Frosch eben das Tier des Wandels und des Geheimnisvollen. Und da gibt es die eine Variante, die bekannteste in der Sammlung der Brüder Grimm. Da ist der Frosch der verwunschene Prinz. Man muss ja aber auch diese Geschichte als Ganze sehen. Es war ja mal ein Prinz, ein schöner Jüngling, und der muss schon verwandelt worden sein von einer Hexe oder einem Hexenmeister. Eine böse Hexe war es, die den netten Prinzen verwünscht hatte. Bernd Hüppauf ist Literatur- und Kulturwissenschaftler und war bis zu seiner Emeritierung Professor an der New York University. Er schrieb das Buch Vom Frosch. Eine Kulturgeschichte zwischen Tierphilosophie und Ökologie. Und jetzt kommt das Mädchen, das küsst ihn ja nicht, wie man immer wieder hört und liest, sondern das schmeißt ihn mit Macht an die Wand, mit der ganz klaren Absicht, ihn zu töten. Wenn man das Äußere wegnimmt, sieht man das Innere. Und da stecken viele Fantasien drin, pubertäre Fantasien, aber nicht nur die Emanzipation der Königstochter und der Beginn des neuen Lebens, den sie sich selber schafft. Die gewaltsame Metamorphose des ekligen Frosches, seine Verwandlung und Rückverwandlung, macht ihn zum standesgemäßen Akteur im Seidenbettelein. Es gibt mit einem Mal Unmengen von Nachkommen. Und dann hört man die ja auch, die Froschmännchen, wenn sie sich paaren. Sie rufen laut und man sieht, dass die aufeinander sitzen. Und wenn sie sich paaren, sind sie meistens weniger scheu. Man kann rangucken, man sieht das. Frosch und Sexualität hängen zusammen. Nicht nur im Märchen der Brüder Grimm, sondern auch im richtigen Leben. Und es gibt richtige Rituale dabei, bei den Fröschen. Große Paarungsszenen, Massenpaarungen, Sexorgien, wenn sie so wollen. Sexorgien. Und sie schliefen ein. Und am anderen Morgen kam ein Wagen herangefahren, mit 8 weißen Pferden bespannt, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Dieses Grimmsche Märchen, das ist gewandert bis nach Indonesien. Von der Kaulquappe zum Frosch, vom Frosch in einen König oder in eine Prinzessin, das ist nichts Besonderes. Der römische Schriftsteller Petronius berichtet im 1. Jahrhundert nach Christus von Königen, die in Frösche verzaubert wurden. Auch in China und anderswo gab es Froschkönige, die sich verzaubert durchs Leben quaken. Von diesen Paarungsrufen, die mithilfe von Resonanzorganen, zum Beispiel Schallblasen, aber auch anderen, da wird manchmal der ganze Körper mit eingesetzt, damit also möglichst weit schallend, bei einigen Arten bis zu 4-5 Kilometer weit hörbar, dieser Paarungsruf in die Welt gesetzt wird, nur von Männchen produziert, nur für die Weibchen. Der Biologe Dr. Hans-Joachim Herrmann beobachtete sie in Neuguinea. Korallenfingerfrösche. Auch in chinesischen Märchen gibt es glückliche, artübergreifende Verbindungen zwischen Frosch und Mensch. Wohlmeinende Götter wachen über die Verbindung. Komplikationen gibt es aber trotzdem. Der arme Bauernsohn Xia Kung Shong wird mit einer unverzauberten, liebreizenden Froschprinzessin verkuppelt. Seit der Verbindung aber wimmelte es in den Zimmern, Höfen und an allen Orten von Fröschen. Und niemand wagte, ihnen etwas anzutun. Außer Xia Kung Shong. Den nervte das häusliche Gequake des Froschköniginnenanhangs und er klatschte den ein oder anderen Frosch an die Wand oder zermanschte sie auf dem Fußboden. Aber je nachdem, wie schwierig ein Frosch wirklich zu züchten ist, können die Preise dann auch 200, 250 oder mehr Euro betragen. Doch die glitschige Angelegenheit mit den zertretenen Fröschen kommt dank göttlicher Intervention wieder in Ordnung und mit den Fröschen halten Glück und Reichtum Einzug. Zwei Söhne konnte der Vater herzen. Wie sich der Vollzug der Ehe zwischen Fröschin und dem Mann gestaltete, darüber schweigt das Märchen diskret. Auch darüber, wie die Froschsöhne aussahen. Froschschenkel, Glubschaugen. Deutlich wird aber hier und in vielen anderen Märchen Asiens, anders als im christlichen Abendland, sind Frosch und Kröte nicht so oft mit den Mächten des Bösen im Bunde. Aber da kann ich Ihnen nachher noch einiges mehr erzählen. In Mythen Asiens symbolisieren Frösche vor allem Glück und Fruchtbarkeit. Wenn man das Äußere wegnimmt, sieht man das Innere. Bei der Fortpflanzungsbiologie sind von allen Wirbeltieren die Frösche, die, sagen wir mal, vermenschlicht gesprochen, einfallsreichsten. Es gibt die größte Diversität an Fortpflanzungsformen überhaupt bei Froschlurchen. Und das geht von einer ganz schlichten, wie wir in der Schule gelernt haben, Laichsaison im Teich im Frühjahr mit den Kaulquappen und all den Dingen, die es da gibt. Geht aber auch über solche Extremata, nur einige Beispiele vielleicht, wie einer direkten Entwicklung im elterlichen Organismus an unterschiedlichster Stelle. Beispielsweise bei den Wabenkröten in der Rückenhaut, bei den Beutelfröschen in Beuteln. Bei den Nasenfröschen in den Schallblasen der Männchen, bei den leider ausgestorbenen Magenbrüterfröschen in Dr. den Dr. Hans-Joachim Herrmann weiß alles über Frösche. Er ist Biologe, hat ein mehrbändiges Standardwerk zu Amphibien verfasst, mit 1000 wunderschöner Froschfotos. Er publizierte hunderte von Artikeln in der Fachliteratur, unternahm Expeditionen in alle Welt, um Frösche und Kröten zu erforschen. Die biologisch korrekte Bezeichnung Froschlurche. Und dazu gehören alle, die Hüppen und keine Schwänze haben, zumal knapp gesagt. Unheimlich viele Familien, mittlerweile eben durch die neuen genetischen Untersuchungen noch viel mehr als vorher. Und die sogenannten echten Kröten sind eine einzige kleine Gruppe von vielen, vielen, vielen. Dabei gibt es unter den Froschlurchen so, ja, ich würde jetzt mich gar nicht festlegen wollen, weil es immer sich verändert und ständig im Fluss ist. Die dicksten sind so groß wie satte Babys, die kleinsten passen auf einen Baby-Fingernagel. Und wenn man das Innere wegnimmt? Aber es gibt zig Familien, darunter die Krötenfrösche, die echten Frösche, die Laubfrösche, die Ruderfrösche, die Riedfrösche, die Engmaulfrösche, die Südfrösche, die Australienfrösche, die Madagaskar und so weiter und so weiter. Hans-Joachim Herrmann zählte Froschlurche im Norden Chinas, entdeckte dort unbekannte Arten, studierte sie auf den Salomonen und anderen Südseeinseln, züchtete sie erfolgreich in einem Naturkundemuseum, tauchte nach ihnen in tropischen Seen, verspeiste, zuzutrauen wäre es ihm jedenfalls, Colorado-Kröten in Colorado. Man muss das ganz aufmerksam abnagen, abfieseln, Also um sich an Froschschenkeln satt zu essen, da bräuchte man wahrscheinlich einen halben Tag. Hans-Joachim Herrmann beobachtete ihr Sozialverhalten in den dichten Dschungeln Südamerikas, erforschte ihre Überlebensstrategien in den Wüsten Namibias, quetschte Wasser aus ihnen in der Sahelzone. Weil mich das interessiert hat, habe ich das auch mal getrunken. Es ist nicht unbedingt das allerkulinarischste Genussmittel, aber es ist erträglich und man kann überleben damit. Einheimische nutzen Frösche als Wasserspeicher. Die sammeln so kurz vor Ende einer Regenzeit diese grünen Grabfrösche ein, legen Krale an, setzen die da rein. Und immer wenn einer mal Durst hat, gräbt er wieder einen Frosch aus und hält den hoch und trinkt ihn aus. Danach sind sie leider hinüber, sozusagen Einwegfrösche. Doch bei afrikanischen Völkern geht es nicht einfach nur Ex und Hop, sondern Frösche werden geachtet und geehrt. Alte Zeichnungen der Buschmänner zeigen, wie sich aus der Kaulquappe der Frosch aus dem Frosch der Mensch entwickelte. Frosch und Kröte gelten als die stets wiederkehrenden. So resümiert Walter Hirschberg in seinem Buch Frosch und Kröte in Mythos und Brauch. Frosch und Kröte sind gleich dem Mond auch Sinnbilder für Geburt, Wachsen, Tod und Auferstehung. Und wenn man das Innere wegnimmt, sieht man die Seele. Heket oder Hekit hieß sie im alten Ägypten, eine Urgöttin mit einem Froschkopf. Sie wird auch als riesiger Frosch dargestellt. Heket ist die Göttin des Lebens, die Göttin der Fruchtbarkeit und der Auferstehung. Heket pflanzt nach dem Glauben der alten Ägypter in einer ungeheuren Fruchtbarkeit, dauernd zwischen Empfängnis und Geburt begriffen, wie ein Frosch leichend das Weltei fort. So in einer Studie von Hans-Henning Röhr. Im Frosch verkörpert sich die Mutter allen Seins. Abbildungen der Froschgöttin aus dem 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zieren Wasserbehälter, Trinkgefäße, Brunnenverzierungen, Grabstätten, Öllampen, Anhänger und andere Schmuckstücke. Archäologen fanden Skulpturen mit liegenden, mit aufrecht hockenden Fröschen, aneinander gelehnte Frösche, aufeinander hockende Frösche. Der eine Gesichtspunkt ist Vermehrung bis zur praktischen Sexualität. Bis heute in Asien sind bis heute Frösche Teile von Hochzeitszeremonien und anderen ähnlichen Zeremonien, wo es um Fruchtbarkeit geht. Und das andere hängt damit zusammen, ist aber schon sehr getrennt, also die Verwandlung des Frosches. Das Unfeste im Leben, das sich ständige Wandeln, das Unverlässliche, die Überraschung im Leben, so etwas ist mit dem Frosch eben auch verbunden gewesen. Ich denke, das sind die beiden Grundaspekte, die den Frosch von den Anfängen der Kulturgeschichte bis heute, wird es weniger, aber es kommt aufs Neue zurück, denke ich, zusammengebracht haben. Während Hüpp auf Nomen est Omen, zeigt in seiner Kulturgeschichte des Frosches. Und dazu gehören alle, die hüppen und keine Schwänze haben. Also auch Kröten und Unken. Hüpp auf zeigt, dass ein symbolischer Zusammenhang besteht zwischen Froschkröte und weiblichem Geschlechtsmerkmal bzw. Gebärmutter, auch in Mitteleuropa, und zwar bereits seit dem 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. In Niederösterreich fand man eine Keramik, die eine Kröte darstellt, eine Frauenkröte. Auf ihrer Bauchseite sind die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale einer Frau deutlich ausgebildet. Ihre Haltung, ebenso wie die klaffend dargestellte Vulva, legen den Gedanken an eine Gebär- oder Koitusstellung nahe. Die Vorstellung über die weibliche Gebärmutter als Kröte, der Bezug von Frosch und Fruchtbarkeit, bleibt im Untergrund christlicher Kulturen erhalten. Frosch und Kröte verkörpern chthonische, also in und durch die Erde wirkende göttliche Kräfte der Fruchtbarkeit. Quacks, quacks. Und ich habe auch schon Arten gehabt, die ich dann wieder abgegeben habe, weil sie waren einfach furchtbar laut. Quacks, quacks, quacks. Kinder der Wasser im Sumpf zu Haus, lass zur Flöte des Festsangs braus hell und tönen mein wonnig Lied. Quacks, quacks. Wie für Dionysos, Nysas Spross, Sohn des Zeus, Herren zu den Sümpfen, es uns aus der Kehle schallt. Quacks, quacks. Mir fängt der Steiß langsam zu Schmerzen an. Hat dann wirklich morgens gestört. Bei Sonnenaufgang ging es dann schon los. Bei Keks. Quaks, quaks. Zum Henker mit euch und eurem Quaks. Als Gott Dionysos, zuständig für Wein, Fruchtbarkeit, Ekstase und auch Theater, in die Unterwelt reist, um den besseren Tragödiendichter Euripides oder Aeschylus von dort zurück ins Leben zu holen, trifft er auf den Chor der Frösche. Keks, quaks, quaks. Schluss! Hört auf, ihr sangreiche Schar! Quaks, quaks! Wenn es auch den ganzen Tag so weitergehen sollte. Ich will quaken, bis ich euch mit eurem eigenen Quaks mundtot gemacht habe. In dieser Komödie des Aristophanes stehen die Frösche zwar im Kontext von Unterwelt, Tod und Wiederbelebung, machen aber vor allem eins: Krach. Und wenn das so ein gleichmäßiger Ton ist, dann kann man da nicht unbedingt weghören. Die Froschverehrung setzt sich im antiken Griechenland und Rom fort. Frösche auf Münzen, auf Schwertgriffen, kleine Froschskulpturen als Votivgaben, dargebracht von jungen Frauen in Tempeln, später auch vereinzelt in christlichen Kirchen. Wenn das Subjekt der Begierde mit einem Froschknochen berührt wird, wird es willig. Die Leber des Regen- oder Rohrfrosches diente als Aphrodisiakum. Letzteres berichtet der römische Schriftsteller Plinius der Ältere. Dann gab es als Phallus geschnitzte Froschskulpturen. Putsch! Ach, der Schreck ist groß! Er hupft in Tante ihren Schoß. Die Rede ist vom Frosch in Wilhelm Buschs Die fromme Helene, knapp 2000 Jahre später. Aber das nur nebenbei. Quaks, quaks. Zurück in die Antike, genauer die christliche Spätantike. Bei den Kopten in Ägypten verband sich Wiedergeburtsglauben, wie im Kult um die Göttin Heket üblich, Symbol Frosch, mit christlichen Auferstehungsvorstellungen, Symbol Kreuz. Die Kirche bekämpfte diese Abweichler als Batrachiten, als Froschverehrer. Archäologen fanden als Frösche geformte Öllampen, die mit Kreuzen verziert waren. Diese Froschverehrer wurden aus der Kirche ausgeschlossen, ihre Lehren verboten, eine Einreise nach Rom wurde ihnen untersagt. Frösche müssen draußen bleiben. Und das, obwohl das Christentum selbst immer wieder lokale Kulte integrierte. Der Frosch als heidnisches Sinnbild des Kreises von Leben, Tod und ewiger Fruchtbarkeit und das Kreuz als christliches Sinnbild des Opfertodes und Jenseitshoffnung sollten nichts miteinander zu tun haben. Doch Frösche lassen sich nicht einfach so wegdrängen, weder in der Religionsgeschichte noch im wirklichen Leben. Sie wehren sich. Von dem einfachen Abducken, sich totstellen, flüchten natürlich durch Laufen, durch Schwimmen, auch durch die Luft. Es gibt ja Flugfrösche, die einfach dann abgleiten nach unten mit aufgespannten Spannhäuten an Zehen und Füßen. Das ist zunächst einmal wie bei jedem anderen auch, dass man flüchtet, die erste Wahl. Die zweite ist ein richtig aggressives Angriffsverhalten. So ein Tier beginnt zunächst einmal sich aufzublähen, um größer zu erscheinen. Dann stellst du sich auf alle vier Extremitäten und rammt den Nebenbuhler oder den Feind. Und wenn das nicht reicht, wird das Maul sperrangelweit aufgerissen. Und man muss dazu wissen, dass die Innenseite, die Schleimhäute von solchen Amphibienmäulern rosa, knallig rosa erscheinen. Und dass man zunächst einmal angesichts des sonst braunen Tieres einen Schreck bekommt. Das ist so wie eine Reaktion Schock für den Angreifer. Und wenn das immer noch nicht reicht, beginnt dieses Tier zu schreien wie ein gequältes Menschenbaby. Offener Widerstand war zwecklos, jedenfalls im christlichen Mittelalter. Der agile, laute, geile Frosch und die libidinöse Fröschin. Große Paarungsszenen, Massenpaarungen, Sexorgien. Sie quakten heimlich weiter. Da ward Mutter Kirche erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn nach allen Kräften wieder die Kirchenwand. Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein hagerer Mönch mit bösen und grausamen Augen. Die Die katholische Kirche, als sie sich durchsetzte im Mittelalter, hat ja alte Riten, Bilder, Tieridole, Totems nicht einfach weggeworfen, nicht auf einen Papierkorb geschmissen, sondern übernommen und umgedeutet. Und die Umdeutung des Frosches aus vorchristlichen Zeiten in Europa in das christliche Zeitalter ist zusammengefallen mit der Tabuisierung oder zumindest der Abwertung des Körpers und seiner Sexualität. Und da hat die Kirche den Frosch geradezu ausgeschlachtet, als das schon damals auch eklige Tier, dem man die negative Seite der Fortpflanzung, die Lust und an der Sexualität unterschieben konnte. Und das hat ihm ein paar hundert Jahre ein schweres Leben eingetragen. Frosch und Kröte werden verteufelt. Aus dem Symbol des Lebens und der Fruchtbarkeit wird das Symbol des Bösen, des Antichristen. Für manche ist der Frosch der Repräsentant des Teufels auf Erden. Manche aber sehen ihn in den Teufel selbst und behandeln ihn auch so. Schlangen waren im europäischen Mittelalter weniger präsent als Frösche. Frösche und Kröten, man unterschied da kaum, lebten in Teichen, feuchten Wiesen, auf Äckern, in Gärten, waren also nicht domestizierte Tiere, wilde Tiere ganz in der Nähe der Menschen. Für Theologen war es bequem, dem Bösen seine Abstraktheit zu nehmen, indem sie es sichtbar machten im Frosch. Und der sündige Mensch konnte das vermeintlich Böse in sich selbst auf den Frosch projizieren und war es los. Der böse Frosch ist definiert von den Theologen, von Hildegard von Bingen an. Die Kröte bebrütet ein Schlangenei, bis die Jungen dann zu leben beginnen. Und bald empfängt sie etwas von der teuflischen Kraft der alten Schlangen, welche auch im Antichrist schlummert und wie dieser allem himmlischen Widerstand leistet. So ist auch dieses Tier allen Sterblichen abgeneigt und sucht sie zu verderben. Das ist gleichsam von oben herunter deduziert. Man weiß, der Frosch, die Kröte lebt im Dunkeln. Im Dunkeln lebt der Teufel, ist das Böse und das wird auf das Tier übertragen. Kurzum, Kirche und Inquisition verteufelten den Frosch und schlossen damit am Verbot der Froschverehrer an. Aus dem Vor- und Früh- und auch nebenchristlichen Froschkult wurde ein Teufelskult. Wenn ein Neuling aufgenommen wird, erscheint stets eine bestimmte Art Frosch, den einige Kröte zu nennen pflegen. Dieser wird auf verdammte Weise geküsst. Von den einen auf das Hinterteil, von anderen aufs Maul, wobei sie die Zunge und den Speichel des Untiers in ihrem Mund aufnehmen. Schrieb im Jahre 1233 Papst Gregor IX. In einem Brief an die deutschen Bischöfe. Die Frösche werden gleichsam zu ungeheurer Größe aufgeblasen, so groß wie eine Gans, so groß wie ein Backherd. Anders kämen sie ja auch kaum als Sexualpartner in Frage, denn darum geht es. Das Böse im Frosch trat als Sexualität in Erscheinung und die wurde als Sünde verurteilt. Die Kirche, um Herrschaft bemüht, setzte ihre Macht durch Ausschluss ein. Im Frosch fand der Kampf gegen die fantasierte Gegenreligion einen konkreten Gegner, schreibt Bernd Hüpp auf in seiner Kulturgeschichte. Der Frosch war das unbeherrschbare, frei flottierende Zeichen des Lasterhaften. Treiben die Exorzisten den Teufel aus, fliegen Frösche aus dem Mund der Besessenen. So Abbildungen aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. Der Frosch wurde gekreuzigt. Der Frosch als vorchristliches Symbol der Fruchtbarkeit, als Symbol eines zyklischen Weltverständnisses, als Symbol des Kreislaufs von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Der Künstler Martin Kippenberg nahm diesen Zusammenhang in seiner Skulptur wohl eher intuitiv auf. Ein ziemlich fertig aussehender, grün lackierter Frosch mit heraushängender Zunge hängt am Kreuz. In der einen Hand ein Bierkrug, in der anderen ein Ei. In ihren religiösen Gefühlen verletzte Katholiken empörten sich. Vor dem Bozener Museum für Gegenwartskunst fanden Mahngebete statt. Ein konservativer Politiker sprach von Gotteslästerung. Ein anderer trat märtyrerhaft in den Hungerstreik und erlitt einen Kollaps. Papst Benedikt XVI. Selbst intervenierte, musste aber die Kröte schlucken. Der gekreuzigte Frosch schaut heute im Foyer des Museums traurig auf die Besucher hinab. Aber da stellt sich schon die Frage, warum eigentlich bis heute der Frosch diese Herausforderung stellt für die Künstler, die daran etwas demonstrieren wollen, und für die Gläubigen, die sich noch immer verletzt fühlen davon. Mischt ihr alle, mischt am Schwalle, Feuer brennen und Kessel walle. Diese Macht, die der Frosch hat, zeigt sich in vielen Zauberszenen. Es gibt keinen Hexensud, in dem nicht Frosch und Kröte eine Rolle spielen. Auch in Shakespeares Macbeth darf er nicht fehlen. Um den Kessel dreht euch rund, werft das Gift in seinen Schlund. Kröte, die im kalten Stein Tag und Nächte 3x9 zähen Schleim im Schlaf gegoren, soll zuerst im Kessel schmoren. Mischt ihr alle, mischt am Schwalle, Feuer brennen und Kessel walle. Ich wüsste hier in meiner Gegend kein Restaurant, wo Frösche verarbeitet werden. Sumpf, gar Schlange, Schweif und Kopf, Brat und Koch im Zaubertopf, Molchgesang und Unkenzehe, Hundemaul und Hirn der Krähe, zäher Saft des Bilsenkrauts, Eidechsenbein und Flaum vom Kauz, möcht'ger Zauber würzt die Brühe, hellen Brei im Kessel glühe. Die erste und wichtigste Zutat ist die Kröte. Andere Amphibien folgen. Alte Kupferstiche bestätigen, Zaubertränke bleiben ohne Kröten und Frösche unwirksam. Immer wieder gibt es nachher Türschützer, die sich dagegen auflehnen, gegen dieses Fröscheessen, und das ist nachher völlig begründet. Mischt ihr alle, mischt am Schwalle! Froschabbildungen dienten zur Abschreckung von Unzucht. Auf Grabplatten findet man Skelette mit Fröschen im Genitalbereich. Es gibt warnende Doppelbilder. Vorne eine hübsche Frau, auf der Rückseite eine Unmenge von Fröschen. Exemplarisch ist das Gemälde eines anonymen Malers des 15. Jahrhunderts. Ein totes, nacktes, abgehärmtes, altes Paar, die ausgemergelten Körper von Schlangen und Würmern durchfressen. An der Scherm der Frau hängt ein Frosch, das Vorderbein in der Vagina. Die Verekelung der sündigen Sexualität mittels Frosch, auch Bilder von Hieronymus Bosch und Albrecht Dürer bestätigen dieses Motiv. Der Frosch macht kenntlich, wie aus dem Sexuellen das Böse wurde und aus dem Bösen das Hässliche und das Giftige. Der Frosch ist ein Tier. Ganz vergift, erschröcklich, hässlich und schädlich. Das sich aus dem Äußeren und dem Inneren zusammensetzt. Konrad Gessner, Allgemeines Tierbuch, Frankfurt 1669. Die Krotten haben Gift bei sich, dass wenn man ein Hemd oder Tuch darin netze und solches den Menschen lässt an den Leib kommen, derselbige mit einer unheilbaren Krätze angestecket werde. Desgleichen von solchem Gift kommen. Das Gift lagern sie praktisch in ihrer Haut an und deswegen sind sie in der Natur giftig. Von solchem Gift kommen Geschwulst, Schlucken, kurzer Atem, zuweilen auch die rote Ruhe, Schwindel und dergleichen. Feigefrösche haben also wie die meisten Amphibien Toxine in ihrer Haut. Im 17. Jahrhundert wurden Frosch und Kröte dann Gegenstand von Beschreibungen, in denen sich präzise Beobachtungen mit tradierten Ängsten und Fantasien mischen. Der verteufelte Frosch des theologischen Kontextes bleibt präsent. Innerhalb dem Leib ist die Krotte tödlich. Auch ist ihr Anhauchen oder Gesicht schädlich, wovon die Menschen gar bleich und ungestalt werden sollen. Bei unseren echten Kröten, auch bei der einheimischen Erdkröte zum Beispiel, ist das Bufotalin ein Sekret, was in den Ohrdrüsen vorhanden ist und was ein Herzglykosid, analog dem aus dem Fingerhut gewonnenen darstellt. Das ist dasselbe, was man eben mittlerweile synthetisch herstellt. In der Pharmakologie ist es bekannt. Aber als man im Mittelalter noch nichts hatte, da waren diejenigen Alchemisten, die so etwas den Kranken, den Herzkranken und alten Leuten gegeben haben, sicherlich nicht falsch beraten, das zu tun. In der Medizin gilt, Gifte sind immer auch Gegengifte. Der giftige Frosch als Heilmittel. Frosch in Wein gekocht, heilt Wassersucht. In Salzwasser gekocht, gut gegen Falten und Hautflecken. Zerstoßene Wasserfrösche wirken schmerzlindernd. Bäder in Froscheiern helfen gegen Ausschlag und Syphilis. Und die Tiere setzen hier, also man kann es hier auch schön sehen, wenn man das unten mal ein bisschen aufklappt, setzen hier unten praktisch ihre Eier ab. Ebenso wie giftige Frösche gut sind gegen vergiftete Körper, sind böse Frösche gut gegen das Böse. Frösche an Türen genagelt, wehren böse Geister ab. Vom Anus bis zum Maul durchbohrte Frösche schützen die Frau vor Ehebruch. Froschamulette machen den bösen Blick unwirksam. Als Aphrodisiakum war der Frosch dienlich, als Ganzes, im Stück und als Pulver. Wenn man das Äußere wegnimmt, sieht man das Innere. Viele folkloristische Überlieferungen sind ja ambivalent. Da hat man das Gute und das Böse ganz nah beieinander. Nicht nur da, für die Medizin gilt das ja auch. Im Folgenden auch für die Gynäkologie. Kröte und Frosch werden, heute nur schwer nachvollziehbar, auf den Uterus, auf die Gebärmutter bezogen. So hat man sich auch in der Schulmedizin bis ins 18. Jahrhundert gedacht, der Uterus ist nicht zu verstehen wie, sondern ist geradezu, in extremen Fällen jedenfalls, eine Kröte. Es gibt einen Holzschnitt von Dürer, da wird einer jüngeren Frau der Bauch geöffnet und an der Stelle, wo man sich damals den Uterus dachte, sitzt eine lebende Kröte. Der Krötenuterus als Zentrum des Weiblichen sollte auch der Sitz der weiblichen Fantasie und Intuition sein. Und wenn diese Imagination, die bis imaginativer stark war und in einer bestimmten Phase der Schwangerschaft auf das Bild von Frosch und Kröte stieß, konnte das so weit gehen, dass das Menschenkind im Uterus, der Fötus, deformiert wurde und Froschformen annahm. So entstehen hässliche Missgeburten, Menschen mit Froschköpfen oder teuflische, böse, verkrüppelte Menschen, wie in Edgar Allan Poes Erzählung Hopp-Frosch. Tatsächlich konnte Hopp-Frosch nur ruckweise zuckend von der Stelle kommen, etwas zwischen Sprung und Schlängeln, einer Bewegung, die dem Könige zu grenzenloser Heiterkeit gereichte. Hopp-Frosch war der zwergwüchsige Narr eines gelangweilten fetten Königs. Eines Tages zwang der König den folgsamen Hopp-Frosch zum Alkoholmissbrauch, demütigte ihn und schlug Hopps Freundin grausam, woraufhin sich das spätere Gemetzel akustisch andeutete. Vernehmbar war ein scharfes und langanhaltendes Knirschen, das aus allen Ecken des Raumes gleichzeitig zu kommen schien. Hopp-Frosch, sein teuflisches Froschinneres übernimmt nun die Initiative, organisiert einen Maskenball, bei dem er den König und seine 7 Ratgeber zusammenkettet und in ihren Kostümen grausam verbrennt. Die 8 Leichname schwangen in ihren Ketten, eine stinkende, verkohlte, hässlich ekle und nicht mehr unterscheidbare Masse. Der Krüppelhopp-Frosch kletterte gemächlich zur Decke empor und verschwand durch das Oberlicht. Wenn man das Äußere wegnimmt, sieht man das Innere. Und wenn man das Innere wegnimmt... Und dann fängt diese Phase an... Etwa am Ende des 18. Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhundert hinein, als Poe seine Erzählung von Hopp-Frosch schrieb. Und dann fängt diese Phase an, in der der Frosch das eklige, schleimige, unangenehme, hässliche Tier ist, das auch Ausschläge, idiosynkratische Reaktionen auslöst. Und diese beiden Traditionen leben dann nebeneinander, aber dominant wird diese zweite, diese ästhetische, diese sinnliche Seite der Froschablehnung. Dick und hässlich. Fett und grässlich ist sie. Erdkröte. Buffo buffo lautet die zoologische Fachbezeichnung. Hans Christian Andersen, die Kröte. Der Brunnen war tief. Die Sonne konnte niemals hinabgelangen. Dort unten wohnte die Familie aus dem Geschlecht der Kröten. Dick und hässlich, fett und grässlich? Das mag wohl sein, sagte die Krötenmutter, aber eins meiner Kinder hat einen Edelstein im Kopf. Und ein Krötenkind macht sich auf die Reise und besteht mancherlei Abenteuer, bevor es von einem Naturforscher und einem Poeten entdeckt wird. Da sitzt ja ein famoses Exemplar von einer Kröte, sagte der Naturforscher. Die muss ich in Spiritus setzen. Du hast ja schon zwei solche, meinte der Poet. Lass die doch in Frieden sitzen und sich ihres Lebens freuen. Aber sie ist so herrlich hässlich, sagte der andere. Ja, wenn wir den Edelstein in ihrem Kopf finden könnten, sagte der Poet. Den Edelstein, sagte der andere. Du scheinst mir viel Naturgeschichte zu wissen. Die Naturforscher wussten einiges über Frosch und Kröte. Seit dem 18. Jahrhundert benutzten sie den Frosch als Versuchstier. Wenn man das Äußere wegnimmt, sieht man das Innere. Ja. Heute sind wir gewohnt, die Labortiere sind Ratten und Mäuse. Selbstverständlich. Das war im 18. Jahrhundert aber anders. Und im 19. insbesondere war der Frosch das beliebteste Labortier für Experimente. Experiment 1. Wenn ich die Hüpfnerven eines Frosches, dem Hirn und Rückenmark zerstört worden waren, in den elektrischen Strom brachte, so streckten sich die Schenkel. Experiment 4. Wenn die Schwimmhaut eines enthaupteten Frosches anhaltend dem elektrischen Strome ausgesetzt wurde, so entstanden zunächst fortwährende Reflexbewegungen. Die offizielle Begründung lautet so: Das Nervensystem, die Transmitters, also der ganze neurologische Aufbau des Frosches, ähnelt dem des Menschen nur auf sehr, sehr viel einfachere Weise. Experiment 14. Bei mehreren Fröschen wurde der Kopf abgeschnitten, das Blutherz und die beiden hinteren Lymphherzen wurden freigelegt und das Rückenmark der Wirkung des elektrischen Stromes ausgesetzt. Experiment 19. Ich bin sehr sicher, dass die Wahl von Experimentalobjekten durch Wissenschaftler nicht zufällig ist. Ich nehme an, dass da so etwas wie die alte, tiefsitzende Tradition, der Frosch als das böse Tier, dass die eine Rolle gespielt hat bei der Wahl des Experimentalobjektes. Es begann Ende des 18. Jahrhunderts mit Luigi Galvani, angeblich zufällig bei der Zubereitung der Frösche für das Abendessen. Zum Frosch passt auf jeden Fall Weißwein. Galvanis Assistent bediente die Reibe-Elektrisiermaschine, Funken sprühten aufs Schlachtmesser, die Froschschenkel zuckten. Und dann ging es los mit dem Experimentieren in den Folterkellern der Wissenschaftler. Blutungen lassen sich dabei vollständig vermeiden. Die Herztätigkeit wird durch die Verwundung kaum gestört. Ich kenne kein anderes Tier, das so konsistent zum Gegenstand von Quälaktionen, von Cruelty, von Brutalität gemacht wird, wie der Frosch. Experiment 19. Mit Wasser besprüht lebt der Frosch 5 Stunden mit aufgeschlitztem Bauch und herausquellenden Därmen. Es gab viele Hobbyforscher im 18. und 19. Jahrhundert. Aber es ist echt ein Suchtfaktor oder Suchtgefahr da, sobald man dann wirklich den Erfolg hat. Frösche leiden stumm, sie schreien nicht. Forscher, die ein Alibi brauchten, griffen auf Theorien zurück, die Fröschen mit der Seele auch die Schmerzempfindungen absprachen. Die meisten Forscher brauchten kein Alibi. Und dann setzt sehr schnell eine Entwicklung ein, die wir heute die totale Desensibilisierung nennen. Hans Christian Andersen, die Kröte. Aber liegt nicht gerade viel Schönes in dem Volksglauben, dass die Kröte, das allerhässlichste Tier, in ihrem Kopf den köstlichsten Edelstein birgt? Das fragte der Poet. Da kam im selben Augenblick der Storch. Er hatte die Kröte im Gras erspäht, flog herab und packte das kleine Tier gerade nicht allzu sanft. Der Körper war tot, die Kröte war verendet. Aber der Funke aus ihrem Auge, wo blieb der? Der Sonnenstrahl nahm ihn auf. Der Sonnenstrahl trug den Edelstein aus dem Kopf der Kröte. Er hat immer den schönen Jungs und Männern hinterher geguckt und war selbst offenbar sehr hässlich, wie seine ihn kennenden, ihn umgebenden Kollegen und Freunde gesagt haben. Hans Christian Andersen, er war sehr wahrscheinlich schwul, konnte seine im 19. Jahrhundert verpönte Homosexualität nicht leben und projizierte seine vermeintliche moralische Hässlichkeit auf die Kröte. Diese wird aber, anders als der Froschkönig, nicht entzaubert und erlöst. Sie endet nicht im Seidenbettelein, sondern im Magen des Storches. Der Edelstein löste sich auf im Sonnenschein. Wenn man das Äußere wegnimmt, sieht man das Innere. Und wenn man das Innere wegnimmt, dann sieht man die Seele. Der Frosch wird im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend entteufelt und entzaubert. Sein Geheimnis bleibt auf der Strecke. Er wird nun endgültig, vorher etwa bei La Fontaine war er das auch schon, er wird nun zum grau-grünen Protagonisten in pädagogisierenden Tierfabeln. Bei Wilhelm Busch will er, neidisch und dumm wie er ist, fliegen wie ein Vogel. Zum Glück fiel er auf seinen Magen, den dicken, weichen Futtersack. Oder er geht spießig aggressiv dem Finken auf die Nerven. Ja. Herr Nachbar, ich bin auch noch da. Und will dem Vogel nachfliegen. Und hat für ewig ausgequakt. Bei Wilhelm Busch spiegelt der Frosch den Biedermann. 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank. Parallel dazu entwickelt sich eine andere Haltung dem Frosch gegenüber. Er wird domestiziert. Über Literatur und über Kunst. Es gibt diese Wiener Werkstatt, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts geschönte Frösche herstellen aus Bronze, schön angemalt. Die kann man sich im bürgerlichen Salon auf den Kaminsims stellen. Als lustiger Musikant und Sänger mit Frosch im Hals wird er bilderbuchtauglich. Als Erdalfrosch, Geburtsjahr 1901, werbetauglich für Schuhcreme. Ich habe einen Quietschefrosch, den hören wir uns in den Reihen haben. Aber klar. Ab 1956 trat der Frosch Kermit in der Muppet Show auf. Danach bekam er eine Festanstellung in der Sesamstraße. Als Wetterfrosch taugt er allenfalls als Maskottchen. Na, mit dem Wetterfrosch, das kann man wirklich ausschließen. Das ist also eine solche mehr. Als Breitmaulfrosch wird er zur Witzfigur. Sag mal, Konfitüre. Marmelade. Und schon wieder sind wir beim Essen. Er hat relativ wenig Eigengeschmack und dann ist es die Kunst des mit Kräutern und so weiter, dass das einfach gut schmeckt. Es gibt keinen einzigen Pflanzenfresser. Es sind alles Räuber. Also die meisten sind gute Beutejäger, die also sich richtig auf die Suche nach Nahrung begeben. Knapp die Hälfte allerdings sind Lauerjäger. Die sitzen einfach nur am Boden und warten, bis da mal was vorbeikommt. Und dann schnappen sie. Und das sind auch diejenigen, die meistens was Großes zu sich nehmen. Die zum Beispiel Hornfrösche oder grüne Grabfrösche nahezu so große Beute, wie sie selbst groß sind, fressen. Die grünen Grabfrösche, die fressen ab und zu mal die Männchen ihrer Weibchen. Bei Fröschen ist das in Ordnung. Heute, bei Biologen wie Hans-Joachim Herrmann. Früher, im 18. und 19. Jahrhundert, als Frösche noch verteufelt und eklig waren, haben NaturforscherInnen so etwas moralisch ebenso verübelt wie quakende Sexorgien. Die Weibchen sind knapp so groß wie die Männchen. Und wenn sie es nicht ganz runterbekommen, dann hängt dann schon mal noch ein Bein raus, bis das vordere Teil verdaut ist und dann wird nachgeschluckt. Hobby-Froschzüchter, im Folgenden der Pfeilgift-Froschzüchter Ralf Lilienthal, sehen so etwas sicher nicht so gerne. Sie bieten ihren Schützlingen oft selbstgezüchtete Nahrung. Ja, füttern verschiedene Fruchtfliegen, kleine und große, Drosophila, Springschwänze, Ofenfischchen, Blattläuse, da habe ich auch verschiedene Weizen- und Erbsenblattläuse, die ich dann immer züchte selbst, je nachdem, ob für kleine oder große Frösche. Pfeilgift, sicher eine originelle und unauffällige Mordwaffe, kann man bei Ralf Lilienthal nicht per Internet bestellen. Nur die wunderschönen Pfeilgiftfrösche. Giftig bzw. mörderisch werden diese Frösche nur, wenn sie die toxische Flora und Fauna Südamerikas konsumieren und das Gift dann aus Gründen der Selbstverteidigung in ihrer Haut ablagern. In Gefangenschaft geborene Frösche besitzen in der Regel kein Hautgift mehr. Züchter Lilienthal legt allerdings Wert auf eine naturnahe Umgebung und hat im Interview sicher nicht alles verraten. Fulu, Ikea, Kawatsu Tobikomu, Mitsu, Nooto. Ja, das ist der Mysteriosus, den wir jetzt gerade hören. Das, was wir zuvor hörten, war ein japanischer Frosch-Haiku. Fulu, Ikea. Ja. Und das, was wir zirpen hören, sind Heimchen, die den Fröschen als Nahrung dienen, sich aber unkontrolliert in einigen der 50 Terrarien von Ralf Lilienthal vermehren. Ein sehr interessanter Frosch, braun mit weißen Punkten. Früher war er hässlich, sogar sündig und böse und quakte wild in der feindlichen Natur herum. Heute ist er schön, hüpft, kopuliert und vermehrt sich in nett dekorierten heimischen Terrarien als eine Art domestizierte Ersatznatur mit künstlichem Regen und in künstlichem Licht. Schwarzes Grundmuster mit, man sieht das fast, ein grünes Netzmuster auf der Körperoberseite und die Beine, die sind blau, ein blaues Netzmuster, auch sehr schön. Die kleinen Arten bestechen natürlich unheimlich durch ihre Farben. Die größeren Arten sind natürlich auch sehr schön, auch da sehr individuell, grün, weiß, blau, Töne, die da bestechen. Aber die kleinen Arten, die haben es echt in sich, also die haben wirklich fantastische Farben. Experiment 41. Amazonasbaumsteiger, Dendrobates amazonicus. Experiment 87. Gelb-schwarz gefärbter Pfeilgiftfrosch, Dendrobates tinctorius. Wäre natürlich Raum, ne? Also wenn man wirklich dann mal es schafft, den einen oder anderen Frosch, der eben halt so gut wie gar nicht gezüchtet wird. Experiment 216. Den mal nachzuzüchten, dann wäre man natürlich ganz groß im Geschäft. Hätte man auch wirklich was zu berichten. Blauer Pfeilgiftfrosch, Dendrobates azureus. Ja, man muss halt schauen, welche Farbe einem wirklich zusagt. Terrarianer kaufen und verkaufen ihre Frösche auf regelmäßig stattfindenden Börsen oder sie ordern sie per Internet. Froschzucht ist ein zeitaufwendiges Hobby. 2 Stunden täglich plus 12 Stunden Wochenendarbeit widmet sich Ralf Lilienthal seinen Lieblingen. Was man dann noch zusätzlich Woche für Woche an Gelegen entnimmt, irgendwann weiß man auch gar nicht mehr, wohin damit. Also sind wir jetzt fast bei 300 Krabben angekommen. Das ist auch schon wirklich wahnsinnig viel. Dann kommt sie in die Toilette oder verkaufen Sie die? Nein, in die Toilette auf keinen Fall. Lebendfänge aus Mittel- und Südamerika sind verboten, kommen aber trotzdem auf den Froschmarkt. Man kann es leider nie unterbinden. Schwarze Schafe gibt es überall und auch leider bei uns in unserem Hobby hier. Es ist natürlich bekannt, dass Amphibien als Indikatororganismen, die am ehesten durch ihre dünne Haut, die sehr viel an Umweltgiften natürlich auch durchlässt, sehr empfindlich sind. Im Gegensatz zu Reptilien, die Schuppen haben, Vögel, wir mit Haaren oder mit irgendwelchen anderen Bedeckungen, sind die eben nackt. Und dadurch sterben natürlich sehr viele aus ganz kleinen, winzigen Anlässen, die anderen Getieren nichts anhaben würden. Feuchtflächen werden trockengelegt, Regenwälder abgeholzt, Bachläufe begradigt, Gifte auf die Felder gesprüht und dann werden sie auch noch gegessen. Wie gesagt, das Froscharoma ist ja relativ leise und lind. In Vietnam isst man Kaulquappensuppe oder Froschschenkel, nicht nur in Italien und in Frankreich, in Europa, aber auch natürlich in Asien, diese großen, riesenhaften, echten Frösche, die dort überall in Reisfeldern leben, die kann man also durchaus als einen Eiweißlieferant sehen. In deutschen Restaurants kaum noch. Und mein erstes Froscherlebnis, das hatte ich, war ich vielleicht 8 Jahre alt. Vincent Kling, Spitzenkoch und Naturfreund und ein Freund regionaler Ökoprodukte, bietet in seinem Restaurant keine Frösche an, weiß aber, wie sie schmecken. Mein Vater, ich stamme aus Schwäbisch Gmünd, der war Tierarzt und damals wurde auch noch viel mit Naturallohn gezahlt. Und irgendwie ist eine Bäuerin, die an der Leine im Leintal, die Leine ein kleines Flüsschen und in diesen Sumpfwiesen waren eigentlich massenhaft Frösche. Und da kam er einmal dann mit Fröschen. Immer 60, die waren aber auch schon gerichtet, also enthäutet und so, das hat die Bäuerin alles gemacht. Und mir hat es natürlich gut geschmeckt. Doch das war früher, nach dem Krieg, als die Flüsse noch nicht begradigt, die Tümpel noch nicht trockengelegt und die Froschwelt noch in Ordnung war. Quack, quack, quack. Die werden sicher gezüchtet, denke ich mal. Es gibt aber wahrscheinlich auch Wildfänge, das gibt es alles, nicht? Da sagen wir, 80% auch der Frösche in Frankreich kommen aus Asien. Gefroren. Und dann gibt es ja, das ist ja ganz grausig, es gibt Froschschenkel, die sind ja schon so fast so groß wie Hähnchenschlägel. Also das ist was ganz Grausliches, das würde ich nicht essen. Irgendwelche Ochsenfrösche oder weiß der Teufel. Es gibt Leute, die essen so etwas. Gourmet-Star. Froschschenkel, 500 Gramm für 13,99 Euro. Herkunftsland Frankreich. Zustellung per Post. Wie und wo produziert, darüber gab Gourmet-Star trotz freundlicher Nachfrage keine genaue Auskunft. Sieht man ja doch, dass es Froschschenkel sind. Das stimmt. Das riecht ein bisschen nach ungewaschener Pimmel. München, DPA. Europäer essen Asiens Frösche auf. In die EU importiert 4,5 Millionen Kilo Froschschenkel pro Jahr. Das sind 200 Millionen Frösche. Den Tieren werden bei lebendigem Leib die Gliedmaßen abgetrennt. So der Pro-Wildlife-Unterstützer Stefan Marquardt. Ich meine, anderes Aas essen wir ja auch, oder? Die Frösche, die in den Reisfeldern Asiens Insekten fressen, werden jetzt von Europäern gefressen. Und die verkaufen im Gegenzug Pestizide nach Asien. Doris Grünbein kümmert sich um Froschbein und Frosch. Wie der Gekreuzigte lag dieser Frosch. Blattgewalzt auf dem heißen Asphalt der Landstraße, offenen Mauls. Der Frosch ist das erste tierbeinige Wirbeltier, was vom Wasser aufs Land kommt. 360 Millionen, vielleicht sogar 400 Millionen Jahre alt. Der ist im Augenblick vom Aussterben bedroht. Das muss man sich vorstellen, sind die Dimensionen. Seit 30, 40 Jahren wird die Umwelt so belastet, dass dieses millionenalte, älteste Wirbeltier vom Aussterben bedroht ist. Ein Amphibium aus ältester Erdzeit unter die Räder gekommen im Sprung. In der europäischen Philosophie von Platon an spielen Tiere keine Rolle. Der Frosch ist ein Tier, das sich aus dem Äußeren und dem Inneren zusammensetzt. Es steht ihnen geradezu das Recht, reflektiert zu werden, einbezogen zu werden in das, was menschliche Kultur ist, nicht zu. Das ist die indirekte Botschaft und das ändert sich im Augenblick. Mit dem Ökofrosch, meint Bernd Hüpp auf. Verkehrsschild, Achtung! Darunter ein Froschsymbol. Umweltgruppen veranlassen Krötenschutzprogramme. Seit 1986 sind biologisch abbaubare Putzmittel der Marke Frosch auf dem Markt. Fahrradgeschäfte werben mit fahrradfahrenden Fröschen. Frösche werden zum Wappentier des Ökotourismus. Und wenn man das Innere wegnimmt, dann sieht man die Seele. Das Zurückentwickeln des Sinnes für das Kleine und Unscheinbare ist, denke ich, ein wichtiger erster Schritt, wenn man das Verhältnis zur Natur verändern will. Der fröhlich kopulierende heidnische Fruchtbarkeitsfrosch wurde zum christlichen bösen Teufelsfrosch umgetauft, trat dann aus der Kirche aus und wurde, hässlich wie er war, zum säkularisierten Laborfrosch, um schließlich heute als netter Ökofrosch wiedergeboren zu werden. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er auch noch morgen. An die Wand geklatscht. Eine kleine Kulturgeschichte des Frosches von Rolf Kanzen. Es sprachen Peggy Lukacs, Joachim Kerze, Christian Gaul und Ilka Teichmüller. Ton Alexander Brennecke. Regie Rita Höhne. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2011.